Vor Sonnenaufgang am 1. Junius, unten war's Abend, kniete der Genius schweigend hin und betete mit den Augen und stumm zitternden Lippen ein Gebet für Gustav, das über sein ganzes gewagtes Leben die Flügel ausbreitete. Eine Flöte hob oben ein inniges, liebendes Rufen an und der Genius sagte, selber überwältigt, »Es ruft uns heraus aus der Erde, hinauf gen Himmel. Geh mit mir, mein Gustav.« Der Kleine bebte vor Freude und Angst. Eine Auferstehung. Sie geschieht im fünften Sektor von Jean-Pauls frühem Roman »Die unsichtbare Loge«, erschienen 1793. Folgendermaßen war es dazu gekommen. Der Rittmeister von Falkenberg hatte Ernestine, die Tochter des Obristforstmeisters von Knörr, heiraten dürfen, unter der Bedingung, dass er erstens sie im Schachspiel schlagen könne, zweitens aber zustimmte, deren erstes Kind, das ist hier der kleine Gustav, 8 Jahre unter der Erde zu erziehen und zu verbergen, um dasselbe nicht gegen die Schönheiten der Natur und die Verzerrungen der Menschen zugleich abzuhärten. Uns kommt das wohl grausam vor, ein Kind in einem unterirdischen Gelass aufwachsen zu lassen, nur begleitet von einem sanften Jüngling, der hier Genius heißt und der dem Knaben jetzt einen schönen Tod verspricht, der in Wahrheit ein zur Welt kommen ist. Die Flöte tönet fort. Sie gehen den Nachtgang der Himmelleiter hinauf. 2 ängstliche Herzen zerbrechen mit ihren Schlägen beinahe die Brust. Der Genius stößt die Pforte auf, hinter der die Welt steht, und hebt sein Kind in die Erde und unter den Himmel hinaus. Nun schlagen die hohen Wogen des lebendigen Meers über Gustav zusammen. Mit stockendem Atem, mit erdrücktem Auge, mit überschütteter Seele steht er vor dem unübersehlichen Angesicht der Natur und hält sich zitternd fester an seinen Genius. Und dann stürzen Natur, Welt, wimmelndes Leben auf Gustav. Und auf den Leser ein Ungetüm von einem Satz, wie er in der deutschen Literatur bis dahin nicht zu lesen gewesen war. Als er aber nach dem ersten Erstarren seinen Geist aufgeschlossen, aufgerissen hatte für diese Ströme, als er die 1000 Arme fühlte, womit ihn die hohe Seele des Weltall an sich drückte, als er zu sehen vermochte das grüne, taumelnde Blumenleben um sich und die nickenden Lilien, die lebendiger ihm erschienen als seine, und als er die zitternde Blume totzutreten fürchtete, als sein wieder aufwärts geworfenes Auge in dem tiefen Himmel der Öffnung der Unendlichkeit versank und als er sich scheuete vor dem Herunterbrechen der herumziehenden schwarz-roten Wolkengebirge und der über seinem Haupt schwimmenden Länder, als er die Berge wie neue Erden auf unserer liegen sah und als ihn umrang das unendliche Leben, das gefiederte, neben der Wolke fliegende Leben, das summende Leben zu seinen Füßen, das goldene, kriechende Leben auf allen Blättern, die lebendigen, auf ihn winkenden Arme und Häupter der Riesenbäume. Und als der Morgenwind ihm der große Atem eines kommenden Genius schien, und als die flatternde Laube sprach und der Apfelbaum seine Wange mit einem kalten Blatt bewarf, als endlich sein belastet gehendes Auge sich auf den weißen Flügeln eines Sommervogels tragen ließ, der ungehört und einsam über bunte Blumen wogte und ans breite grüne Blatt sich wie eine Ohrrose versilbernd hing, so fing der Himmel an zu brennen. Der entflohenen Nacht loderte der nachschleifende Saum ihres Mantels weg und auf dem Rand der Erde lag, wie eine vom göttlichen Throne niedergesunkene Krone Gottes, die Sonne. Gustav rief, Gott steht dort. und stürzte mit geblendetem Auge und Geiste und mit dem größten Gebet, das noch ein kindlicher 10-jähriger Busen fasste, auf die Blumen hin. Gustav fällt auf die reizend geblümte Welt, überwältigt, und wir fast mit ihm. So maßlos geht hier ein Dichter mit Sprache um, mit Worten und Rhythmus, mit Bildern und Farben und einem Turm von Satz, der immer noch ein Stückchen höher will, als es der gemäßigte gute Geschmack erwartet. Ja, er ist rührend. Und das war auch sein Erfolgsrezept. Also in seiner Zeit war er ein Autor, der nicht zuletzt die Frauen angesprochen hat. Also er hat ja sehr viele weibliche Verehrerinnen dann auch gehabt. Helmut Pfotenhauer in seinem Büro an der Universität Würzburg vor einem Stahlschrank mit Jean-Paul Wertsachen. Gerade hat er ihn aufgeschlossen. Er spricht über Rührung, den Erfolgsautor Jean-Paul und über Musik. Wegen dieser Fähigkeit zu rühren, also wirklich so wie Musik rührt. Also man hat ja von seiner Prosa auch als musikalische Prosa gesprochen, weil sie eben auch so unanschaulich ist, aber eben klingt. Dieses Klingen geht auch so unmittelbar ans Nervensystem sozusagen. Das überwältigt einen. Und dieses Moment des Überwältigens, das hat Jean-Paul. Und dafür ist er wirklich ganz groß. Dieser Autor will an unser Nervensystem und das mit allen Mitteln. Auch wenn er dafür grausam mit dem Kind Gustav verfahren muss, ihn jahrelang in unterirdischer Dunkelheit hält, so wie er uns Leser lange, lange durch dunkel verschlungene Erzählwege führt, um einen dann zu blenden mit Licht und überwältigender Natur, als hätte man 8 Jahre die Sonne nicht gesehen. Ja, der ganze krude Versuchsaufbau hat wohl diesen einen Sinn. Blumen, Sonne, die Welt für diesen Moment mit des kleinen Gustavs Augen ansehen zu können, wie sensationell neu. Reise unter die Gehirnschale eines Riesen. 7 Abschweifungen zu Jean-Paul. Von Holger Nolze. Erste Abschweifung. Über Abschweifungen. Der ganze Familienzirkel zerfiel nun in 3 erschrockene und in 3 erfreuete Gesichter. Hesperus, der 2. große Roman, fast eine Überschreibung des früheren der unsichtbaren Loge, erschien 1795 in 3 Heftlein. Darin empfängt ein gewisser Jean-Paul, Berghauptmann angeblich, auf einer kleinen Insel nahe dem Äquator in den Ostindischen Meeren alle paar Tage Post von einem schwimmenden Hund namens Spezius Hofmann, der ihm den Auftrag und das Material zu einer fortlaufenden Lebensbeschreibung des englischen Junglords und Augendoktors Victor bringt. Weshalb die Kapitel des so aus eleganter Ferne mitgeschriebenen Lebens nicht Kapitel heißen, sondern Hundposttage. Die Geschichte geht nun so los, dass in dem kleinen Badeort St. Lüne der Familienzirkel des Hofkaplans Eimann mit Sohn Flamin und Tochter Agathe sich die baldige Ankunft des Viktor ausmalt. Wir wollen uns bloß unter die Fronen setzen und zuhorchen, wie sie den Nachmittag als Gesichtmaler, als Gewändermaler, als Galerieaufseher am Gemälde des geliebten Briten arbeiten. Alle Erinnerungen werden zu Hoffnungen gemacht. Und Victor soll nichts geändert mitbringen als die Statur. Flamin, wild wie ein englischer Garten, aber fruchttragender, erquickte sich und andere mit der Schilderung von Victors sanfter Treue und Redlichkeit und von seinem Kopf und pries sogar sein Dichterfeuer, das er sonst nicht hochschätzte. Agathe erinnerte an seine humoristischen Rösselsprünge, wie er einmal mit der Trommel eines durchpassierenden Zahndoktors das Dorf vergeblich vor sein Theater zusammengetrommelt habe, weil er vorher die ganze fahrende Apotheke dieses redlich wahren Freund Heinz ausgekauft hatte. Wie er oft nach einer Kindtaufe sich auf die Kanzel postiert und da ein paar andächtige Zuschauer in der Werkeltagsschwarte so angepredigt habe, dass sie mehr lachten als weinten. Und anderen Spaß, womit ihr niemand lächerlich machen wollte als ich. und niemand lachend als andere. Weiber billigen es aber nie, sondern nur Männer. Wenn einer wie Victor zur britischen Ordenzunge der Humoristen gehöret, denn bei ihnen und Höflingen ist schon Witzlaune. Das billigen sie nicht, dass Victor, wie zum Beispiel Swift und viele Briten, gern zu Fuhrleuten, Hanswürsten und Matrosen herunterstieg. Indes ein Franzose lieber zu Leuten von Ton hinaufkriecht. Moment, wie war das in diesem Hundpost-Tag Nummer 1? Noch einmal, Agathe und Flamin erwarten Victor, Sohn des Lords Horion, und was Agathe als dessen Gabe zu humoristischen Rösselsprüngen fasziniert, das führt uns ein Verfasser in diesem stark drehenden Gedankenstrom vor, der wie unser Autor Jean-Paul heißt, aber nicht wie dieser bei der Mutter im fränkischen, langweiligen Kaffhof, sondern auf einer ostindischen Insel lebt, die wunderbarerweise aber zugleich ganz vom Fürstentum Scherau umgeben liegt. Und diese Rösselsprünge führen jetzt vor unser nun schon schwer gefordertes Leserhirn, was besagter Victor sich einmal geleistet hat. Merkwürdige, improvisierte Theateraktionen als verkehrter Arzt, dann als falscher, weil lustiger Kanzelprediger. Sodann eine Einlassung über die unter Frauen und Männern verschieden verteilten Gaben, sich an britischem Humor zu erfreuen und über die Verschiedenheit des englischen und des französischen Stils. Überhaupt und in der Tat. In der Tat, da die Deutschen Ironie selten fassen und selten schreiben, so ist man gezwungen, vielen ernsthaften Büchern und Rezensionen boshafte Ironie anzudichten, um nur etwas zu haben. Der Leser, mit anderen Worten, ist aufgefordert, wie ungeübt auch immer in Ironie, den Rösselsprüngen des Humors und überhaupt dem Prinzip der Abschweifung zu folgen. Derlei erzählerische Verwegenheit konnte man an Lawrence Sterns epochalem, von Jean-Paul aus gesehen gerade einmal 30 Jahre alten Tristram Shandy Gentleman kennengelernt haben, eines seiner Leib- und Magenbücher. Ein Roman, der im Grunde und in voller Absicht eine einzige Abschweifung ist. Aber die deutschen Leser, es waren vor allem Leserinnen, mussten und sollten sich da durchaus auf die geistigen Füße machen, um bei diesem Erzähler wenigstens ungefähr mitzuhalten. Also bei ihm ist es eine Art des Schreibens, die für die damalige Zeit eher ungewöhnlich war. Professor Pfotenhauer vor seinem Jean-Paul-Schatzschrank. Also im Roman der damaligen Zeit hat ja das lineare Schreiben, also im Bildungsroman, Bildungsgeschichte, das ist ein Schreiben, das von A bis B geht, von Anfang bis Ende. Jean-Paul schreibt nie so. Also die Geschichte, das Kontinuierliche, das Finale ist ihm eigentlich immer nebensächlich, sondern es geht um das Zusammenmontieren verschiedener Textsorten, verschiedener Elemente, worin der Schriftsteller seine Kreativität, seinen Geist, seinen Witz zeigen kann, nicht? Und das macht Jean-Paul heute auch so interessant, weil vieles an das, was wir heute Postmoderne nennen, erinnert. Also diese Verlinkung von verschiedenen Textsorten, dieses nichtlineare Erzählen, dieses auch ständig auf sich selbst, auf die eigene Erzählsituation reflektieren. Nicht? Also das ist auch bei Jean-Paul geradezu exzessiv, manchmal auch nervtötend, finde ich. Aber das ist, also zeigt also an, wie Kreativität bei ihm funktioniert und wie das auch also in die literarische Zukunft führt. Zweite Abschweifung über Kreativität. Der ist gar nicht so komisch in dem Sinne, wie man ihn so vermittelt bekommt, also kauzig und skurril und all das. Sagt Navid Kermani, schwer erkältet an seinem Schriftstellerschreibtisch. Zuletzt hat er einen dicken Roman geschrieben und eine Poetikvorlesung darüber gehalten, wie ihm beim eigenen Schreiben Jean-Paul begegnete. Und natürlich ist das spinnert, aber es ist auch sehr, sehr düster und auch holtig und zum Teil auch makaber und sehr reell versponnen, in dem Sinne, wie die Wirklichkeit eben auch verrückt ist. Und so verrückt ist Jean-Paul. In seinem Kopf unternahm der Dichter Jean-Paul weitläufige Abschweifungen um die Welt. Realbiografisch war es ein überschaubares Terrain. Geboren 1763 im fränkischen Wunsiedel als Sohn des dortigen Tertius, des dritten Schullehrers, Kantors und Organisten. Jean-Paul war Gymnasiast in Hof, Student der Theologie und Philosophie in Leipzig, Satiriker, Elementarschullehrer in Schwarzenbach, zwischenzeitlich Erfolgsautor in Weimar. Über Meiningen, Coburg, seit 1804 und bis zum Ende 1825 in Bayreuth. Aus dem mittleren Kleindeutschland ist er nie herausgekommen. Als wirklicher Horizont reichte ihm das geliebte Fichtelgebirge, aber mein Schreibpult ist 9 Millionen Quadratmeilen breit, nämlich die Erde. Von da kommt er unter seiner Hirnschale denn doch weit herum und sogar aus der Welt heraus. Sein Schreibzimmer ist eine Arche Noah. Darin wohnen zwischenzeitlich Vögel, nämlich etwa eine tintentrunksüchtige Dohle, Hunde, ein Eichhörnchen, das ihn auch auf Spaziergänge begleitet, eine kleine Familie von Laub- und Wetterfröschen und zu deren Unterhalt wiederum eine Fliegenzucht. Er interessiert sich für die Wettervorhersage und klimatische Erscheinungen. Vor allem aber schafft er sich, auch unter Einsatz spezieller Stimulantien, selbst ein der Ausbrütung von eigenartigen Gedanken speziell zuträgliches Mikroklima. Wenn einmal das Haus brennen sollte, so wies er seine Frau an, sollten übrigens nicht zuerst Tiere, Menschen oder Möbel vor den Flammen gerettet werden, sondern seine Kisten mit Exzerpten, Auszüge aus anderen Büchern, Protokolle von Einfällen, Buchbausteine, Geistesblitze, Gedankensplitter. Bausteinchen 3 Gamma. Januar 1814. Überschrift: Lange Geschichten. Nummer 36. Zersprengung der Erde in verschiedene kleine Erdchen, wie die des Planeten zwischen Jupiter und Mars. Investa Ceres Juno Pallas. 37. Einfälle am längsten Tag, am kürzesten, Frühlingsanfang. 38. Ein Gemälde des Meers, des Schiffbruchs zu liefern. 39. Der zweite Ehestand von 7 Käsesätze, 2 ganz neue Personen. Statt 7 Käs einen Staatsmann, der sich aus großer Tiefe heraufgeschwungen. Statt Natalie eine Vornehme mit allen geistigen Reizen. 40. Unart, am Morgen die Gelehrten zu besuchen. Jean-Paul hat schon angefangen, 1978, also als 15-Jähriger, zu exzerpieren. Da hat er zunächst mal nur so große theologische Traktate exzerpiert. Aber dann fing er an, so Kuriositäten aus den Schriften rauszuziehen. Und das hat ihn dann als Material seiner witzigen Vergleiche und Bemerkungen in seinen späteren Werken gedient. Die hat er also immer wieder zu Rate gezogen, hat also auch Register gemacht und Register der Register und hat also ständig darauf zugegriffen, sein ganzes Leben lang. Register dessen, was ich zu tun habe. Erstens, dieses Register zu machen. Zweitens, aus der Geschichte ein Register. Drittens, aus dem Gedanken eins. Viertens, das erste durchzulesen. Und fünftens, das andere. Sechstens, das Wörterbuch vermehren. Siebtens, es lesen. Achtens, die Geschichte lesen. Zunächst mal sammelt er Kuriositäten und dann guckt er, wie er die an welchen Stellen seiner Texte unterbringen kann, meistens in Form des witzigen Vergleiches. Es muss immer besonders entlegen sein, sodass er also möglichst viel Witz erweisen kann, also Geisteskraft, das Heterogene zusammenzubringen. Also das ist ein Modell des Schöpferischen bei Jean-Paul, dieser Umgang mit Exzerpten. Nicht nur Literatur, sondern auch Naturwissenschaft, Theologie, alles, einfach alles. Er ist ein Vielleser. Einfach alles. Neben 11.000 Seiten Gesamtausgabe haben wir 40.000 Seiten Nachlass. Haben wir? Das heißt, wir haben das neuerdings, weil Professor Pfotenhauer und seine Mitarbeiter der Würzburger Jean-Paul-Forschungsstelle das inzwischen entziffert und sortiert und sogar ins Internet gestellt haben. Das Internet, dürfen wir annehmen, hätte Jean-Paul sehr gefallen. Er arbeitete mit der gelehrten Methode der Zettel und Zettelkästen. Notiert der gelehrte Walter Höllerer, und zwar so, wie spielend im Querdurcheinander hinbauen. Besucher berichten von seinen nummerierten Fächern. Aber nicht, um die Erscheinungen der Welt zu spezialisieren, sondern sie im Gegenteil aus der Spezialisierung der entlegenen Wissenschaften zu erlösen. Aufgrund von vorhandenen und erfundenen Ähnlichkeiten. Zwischen den vorhandenen und erfundenen Ähnlichkeiten des scheinbar Entlegenen steht dann bei Jean-Paul oft der Gedankenstrich. Es ist die kleine Pause, in der etwas im Hirn des Schreibenden geschah und im Leserhirn geschehen könnte. Die Bildung eines Zusammenhangs. In einem solchen Entwurf halte ich die unähnlichsten und feindlichsten Dinge bloß durch Gedankenstriche auseinander, schreibt er in einer der vielen Vorreden zum Hesperus. Aber eigentlich hält er das ja nicht auseinander, sondern gerade zusammen. Das schiefe, mit Absicht gebrochene Bild ist kein schriftstellerischer Betriebsunfall, sondern kreatives Prinzip. Katachresen, so heißen diese Bildbrüche, sprengen die Metaphernkette und schaffen das Gegenteil von festem Besitz, nämlich beweglichen, schreibt Höllerer. Klammer auf, Abschweifung in der zweiten Abschweifung, die Exzerptkisten. Dass sich diese 40.000 Seiten Material, Rohstoff für noch zu schreibende Romane, erhalten haben, ist ein schönes Wunder. Aus der Familie kamen die Schatzkisten zuerst an das Germanische Museum in Nürnberg, das sie aber wegen Platzmangel wieder loswerden wollte. Auch die Bayerische Staatsbibliothek lehnte nach Prüfung ab und sie soll sich darüber gerne bis heute schwarz ärgern. 1888 schlägt dann die Preußische Staatsbibliothek für 1000 Taler zu. In Berlin also machte sich Eduard Behrendt, Jean-Pauls erster historisch-kritischer Herausgeber, an die Bergungsarbeit. Zwischen 1929 und 1936 erschienen 5 Nachlassbände in der zweiten Abteilung der sämtlichen Werke, die damit noch sämtlicher waren als die früheren Ausgaben. 1938 musste Behrendt vor den Nazis fliehen, die Exzerpte wurden ausgelagert und galten nach dem Krieg als verschollen. Sie waren aber in Moskau und wurden 1958 von da an die Berliner Staatsbibliothek in Ost-Berlin restituiert. Seit 1980 wurden die Blätter gesichtet, gewendet, geordnet. Jetzt kommen gelegentlich Bände auf die Welt, die in schönem Durcheinander neue Texte von vor 200 Jahren bringen. Klammer zu. Damit tut sich eine erstaunliche Perspektive auf. Reiseangebote unter die Gehirnschale eines Riesen. Erfindung der Musik. Wir waren vorher bei Geistern auf musikalischen Inseln. Darum erinnern wir uns daran. Oder wir kommen künftig hin. Die klingende zweite Welt geht an uns vorüber. Fremde Ideen sind die Insekten, die den Samenstaub von einem Gedanken in uns zum anderen tragen und dadurch befruchten. Jeder Gedankenstrich ein Legestachel. Gedankenstrich, Nabelschnur jedes Gedankens. Mancher witzige Einfall sticht gleich den Bienen nur einmal. Oft auch nachweisen, wo er das dann verwendet hat. Und im Manuskript gibt es dann eine sogenannte Verwendungsstreichung. Also das ist ein vertikaler Strich. Da zeigt er sich selber an, das hast du schon verwendet, das kannst du nicht nochmal verwenden. Also so hat er gearbeitet, nicht? Also man kann sehr oft die Entstehungsprozesse einzelner Teile von Werken, von den Exzerpten über diese Ideenwürfel, Gedankensplitter, bis hin dann zu den fertigen Werken verfolgen. Das kann man heute, das hat man früher nicht gekonnt. Nachttisch. Schwammbüchsen, Flakons, Seifenkugel, Taschenspiegel, Bürsten, Prelock, verschlungene Namen, beim Frisieren den Spiegel in der Hand, Essig und Wasser zur Magerkeit, Handschuhe im Bett, Maus-Schnupftücher prahlt damit, gibt's nur für Küsse wieder. Öle aus Paris, Bänder, Ringe, Etui, Kalender, Filet, Pillen, Nadelkissen, Zibet, Kräutertee. Dritte Abschweifung. Über Buchstaben. Ich weiß kaum, was ich aus mir machen soll als Bücher. Waren Jean-Pauls Lehrer, darunter der eigene Vater, gute Pädagogen? Wohl kaum im heutigen Sinn. Es wurde durchgepaukt von A bis Z. Doch für den Knaben aus den begrenzten Verhältnissen der fränkischen Provinz wird das ABC-Buch zum Schlüssel zur Welt. Noch erinnere ich mich der Winterabendlust, als ich aus der Stadt endlich das mit einem Griffel als zeilenweise versehene ABC-Buch in die Hand bekam, auf dessen Deckel schon mit wahren goldenen Buchstaben und nicht ohne Recht der Inhalt der ersten Seite geschrieben war, der aus wechselnden roten und schwarzen bestand. Ein Spieler gewinnt bei Gold und Rouge Noir weniger an Entzücken als ich bei dem Buche. Der Affe gar possierlich ist, zumal wenn er vom Apfel frisst. Jeder neue Schreibbuchstabe vom Schulmeister erquickte mich wie andere ein Gemälde. Und um das Aufsagen der Lektion beneidete ich andere, da ich gern wie die Seligkeit des Zusammensingens auch die des Zusammenbuchstabierens genossen hätte. Die Welt, die sich dem jungen Johann Paul Friedrich Richter da erschließt, ist aber nicht die Normalwelt der Umgebung, sondern eine neue, magisch verheißungsvolle, schreibt Jean-Pauls Biograf Pfotenhauer. Die Zeichen sind ihm Zauberzeichen. Er muss eine lateinische Grammatik des Griechischen lernen, ohne zu wissen, worum es geht und was passiert. Mutmaßungen und Sehnsüchte müssen die verborgenen Inhalte ersetzen, sagt Pfotenhauer. Und so blüht ungewollt doch die Fantasie in dieser geistigen Sahara-Wüste der Sinnaustrocknung. Der junge Jean-Paul denkt sich halt sein Teil und entdeckt das Spiel mit Buchstaben als einen Weg aus der Wüste. Und er bastelt sich Bücher, noch bevor er sie sich selber schreiben kann. Das Z-L-Brett hält der Igenbock. So endet das Leselernbuch seiner Zeit, die Bienrodische Fibel, nach einem Schulmann dieses Namens benannt. Dass ein Ziegenbock ein Zählbrett hält, was man da auch abgebildet sehen kann, muss ein Hirn wie das Jean-Pauls elektrisiert haben. Denn Ziegenböcke zählen nicht und halten Zählbretter doch nur aus dem einen Grund in den Hufen, dass sie mit dem Ding den Anfangsbuchstaben gemeinsam haben. Das Z stiftet einen Zusammenhang, auf den das sogenannte wirkliche Leben gar nicht kommen würde. Viele Jahre später stattet er dieser ABC-Wundermaschine seinen Dank ab, indem er als wahren Verfasser der Fibel statt des Bienrod einen Mann namens Fibel erfindet und dem Leben Fibels 1808 seine angesichts hoher Verdienste unbegreiflich überfällige Biografie widmet. Wahrlich, in diesem steht nichts. Einige wenige harmlose, schuldlose, lichtlose, glanzlose Leute mit ähnlichen Schicksalen durchleben darin ihr Oktavbändchen. Das Ganze ist ein stillendes Stillleben, eine Wiege erwachsener Leser zum Farniente, ein leises, graues, laues Abendregnen, unter welchem statt der Blumen etwa die unscheinbare Erde ausduftet. Wozu höchstens noch ein Fingerbreit Abendrot und drei Strahlen Abendstern kommen möchten. Weiter gibt's nichts darin im Buch. Komme nur endlich herein ins Leben, liebe Fibel, so winzig und anonym du auch noch bist. Du wirst schon mit der Zeit fünfte oder sechst halbe Fuß hoch und bekannt und benannt genug, wie ja wir alle. Der neugeborene Zwerg bleibt stets die erste Kapsel des unsichtbaren Riesen, der später mit Bergen nach Himmel und Hölle wirft. Mein Anruf an den ungeborenen Schriftsteller, dass er endlich in die Geburt und Welt trete, kommt nur den Lesern unnütz vor, die alle nicht wissen, dass er vor dem 10. Monate noch gar nicht geboren war. Endlich eines Tages stand sein Vater, ein armer Vogelsteller und Invalide, eben hinter einem Finkenkloben, den er zum Fenster hinaushielt, und lauerte auf den anhüpfenden Finken, um ihn an der Fanggabel hereinzuziehen, als ihm die Wehmutter aus der Klagekammer die frohe Botschaft brachte, es komme ein lebendiges Kind. Dies veranlasste ihn, den Kopf langsam umzudrehen und leise zu sagen, still. Ein Pferd, dem Reuter steht an, das Eil gebraucht der Zimmermann. Aus dem Urbuch der ABC-Fibel macht der Schriftsteller Jean-Paul ein anderes, indem er sich einen Fibelautor namens Gotthilf Fibel ausdenkt, diesem ein mehr als 125-jähriges Leben andichtet und dabei die biografische Methode auf höchst verschlungenen Wegen ins Absurde treibt. Am Leben Fiebels kann man erkennen, warum er den späten Versuch einer Autobiografie nach nicht einmal 100 Seiten im Januar 1819 wieder abbricht. Wer so radikal dem Entwurf folgt, das Leben in Schrift zu übersetzen und das Leben überhaupt im und aus dem Schreiben vollzieht, der muss sich mit der Abschilderung des eigenen Lebens als Schriftsteller schwer tun. So legt der Professor der selber Lebensbeschreibung nach der dritten Vorlesung die Feder nieder, kurz nach gerührter Rückerinnerung an die erste Verliebtheit in die reizende, blatternarbige Katharina Bärin und an den ersten und auch gleich letzten Kuss. An einem Winterabende, wo ich meine Prinzessinsteuer von Süßigkeiten schon vorrätig hatte, der gewöhnlich nur die Einnehmerin fehlte, beredete der Pfarrsohn, der unter allen meinen Schulkameraden der Schlechteste war, mich zum verbotenen Wagstücke, während ein Besuch des Kaplans meinen Vater beschäftigte, im Finstern das Pfarrhaus zu verlassen, die Brücke zu passieren und geradezu, was ich noch nie gewagt, in das Haus, wo die Geliebte mit ihrer armen Mutter oben in einem Eckzimmerchen wohnte, zu marschieren und unten in eine Art von Schenkstube einzudringen. Ob Katharina aber zufällig da war und wieder hinaufging oder ob sie der Schelm mit seiner Bedientenanlage unter einem Vorwande herunterlockte auf die Mitte der Treppe, oder kurz, wie es dahin kam, dass ich sie auf der Mitte fand. Dies ist mir alles nur zu einer träumerischen Erinnerung auseinandergeronnen. Denn eine plötzlich aufblitzende Gegenwart verdunkelt dem Erinnern alles, was hinter ihr ging. So stürmisch wie ein Räuber war ich zuerst der Geber meiner Essgeschenke. Und dann drückt ich, der ich in Judiths nie in den Himmel des ersten Kusses kommen konnte und der nie die geliebte Hand berühren durfte, zum ersten Male ein lange geliebtes Wesen an Brust und Mund. Weiter wüsste ich auch nichts zu sagen. Es war eine einzig Perle von Minute. Etwas, das nie da war, nie wiederkam. Eine ganze sehnsüchtige Vergangenheit und Zukunftstraum war in einen Augenblick zusammen eingepresst. Und im Finstern, hinter den geschlossenen Augen, entfaltete sich das Feuerwerk des Lebens für einen Blick und war dahin. Aber ich habe es doch nicht vergessen, das Unvergessliche. Vierte Abschweifung. Über den Tod. Warum das alles? Warum der Rückzug aus der großen Welt, die er 1798 in Weimar kennengelernt hatte, wo er mit Goethe, Schiller, Wieland, Herder verkehren durfte, ein zwischenzeitlicher Erfolgsautor aus der Provinz, von Leserinnen umworben, von Verlegern mit beträchtlichen Vorschüssen gepflegt? Für seinen Riesenroman Titan bekam er mehr als Goethe selbst für seinen Wilhelm Meister. Und dann zieht er, seit 1801 und nach 4 Verlobungen verheiratet mit der Obertribunalratstochter Caroline Meyer, die ihn beim Dichten und Träumen nicht stört, nach Bayreuth und will wohl kein Mann von Welt mehr sein. Bloß noch Romane schreiben und Einfallsmaterial sammeln für künftige und nachkünftige Romane, die bald schon keine Erfolgsgeschichten mehr waren. Jean-Paul aber schreibt weiter. Er kann nicht aufhören. Das liegt daran, dass er an dem fertigen Werk, also dem abgeschlossenen Werk, nicht interessiert war. Es musste immer weitergehen mit dem Schreiben. Also auch wenn er seine Bücher abgeschlossen hat, also der Titan ist eines der wenigen Werke, das auch abgeschlossen worden ist, die meisten sind ein Fragment geblieben, dann hat er immer weiter dran rumgeschrieben. Also immer sofort eine Neuauflage geplant mit neuen Vorwörtern, Nachwörtern, Extrablättern und so weiter. Es musste also immer neu geschrieben werden. Also der Prozess des Schreibens war für ihn das Entscheidende, nicht das fertige Werk. So sehr, dass der Vielschreiber und Vielleser Jean-Paul beinahe keine Bücher besaß. Nicht mal die eigenen. Die musste er sich dann bei Bedarf ausleihen. Wichtig waren die Zettelkästen, das Saatgut kommender Einfallsernten. Warum aber musste er immer weiterschreiben? Das Leben ist für ihn Schreiben und er schreibt gegen den Tod von Anfang an. Also es muss ein unendliches Schreiben sein. Sein Projekt im Spätwerk, kann man das feststellen, ist eine Zusammenstellung von möglichst vielen Materialien, sodass auch seine Nachfahren oder spätere Generationen aus seinen Werken noch neue Bücher machen können. Also über seinen Tod hinaus weiterschreiben können. Der Tod war ihm schon früh nah. Er schlug neben ihm ein. Und den 15. November 1790 hält er fest als wichtigster Abend meines Lebens. Denn ich empfand den Gedanken des Todes. Dass es schlechterdings kein Unterschied ist, ob ich morgen oder in 30 Jahren sterbe. Dass alle Plane und alles mir davon schwindet. Und dass ich die armen Menschen lieben soll, die so bald mit ihrem bisschen Leben niedersinken. Damit ist die Gewalt des Todes aber nicht gebannt. Hier lebt einer im Bewusstsein, dass der Tod immer in das Leben hineinragt. Das kann man bei Jean-Paul auch gut rekonstruieren, woher das kommt. Er ist ein Pfarrerssohn und hat also mit der evangelischen Theologie seines Vaters zu tun, der also ein ziemlicher orthodoxer und unflexibler Theologe gewesen ist. Und Jean-Paul muss sich dann im Lauf seiner Kindheit schon und Jugend dagegen zur Wehr setzen. Also gibt es eine Todsünde, gibt es eine Hölle und dergleichen Dinge. Es geht ihm ständig durch den Kopf und er muss sich davon emanzipieren. Und er merkt dann, also diese Garantien, diese theologisch-metaphysischen Garantien von Unsterblichkeit, die sein Vater noch vertritt, die kann er sich nicht mehr zu eigen machen. Wenn aber die alten Gewissheiten nicht mehr gelten, was dann? Gegen das Verschwinden hilft nur, was er am besten kann und was er konsequent betreibt, Tag für Tag. Er muss also sich auf eigene Faust diese Unsterblichkeit erschreiben. Also das ist sein lebenslanges Projekt. Erschreibung von Unsterblichkeit. Darauf zielt wohl manches Schriftstellerleben, nicht nur das von Jean-Paul. Auch Goethe arbeitete an seiner Verewigung. Doch im Fall des Geheimrats zielte alles Schreiben auf das Erfassen des Lebens in seiner Vielgestaltigkeit und Fülle. Bei Jean-Paul scheint es andersherum zu sein. Alles Leben zielt aufs Schreiben. Und? Da steckt auch Angst dahinter. Und das ist ja auch, Angst macht ja auch schöpferisch. Also einige der größten Texte haben mit dieser Angst zu tun. Also die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei, der leere Himmel, das leere Universum. Und dann tritt Christus auf und auch der sagt, es gibt keinen Gott. Also das wird immer, also diese Angst wird immer ausfantasiert. Und daraus schöpft er so auf seine großen Bilder und sein, also das, was uns heute noch fasziniert, also diese ungeheuren Visionen, sind zum großen Teil das, was er Vernichtvisionen nennt. Oben am Kirchengewölbe stand das Zifferblatt der Ewigkeit, auf dem keine Zahl erschien und das ein eigener Zeiger war. Nur ein schwarzer Finger zeigte darauf und die Toten wollten die Zeit darauf sehen. Jetzo sank eine hohe, edle Gestalt mit einem unvergänglichen Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder. Und alle Toten riefen: Christus, ist kein Gott? Er antwortete,

Der Nachwelt aber war der biertrinkende Jean-Paul dann wieder der Kauz, dem man das durchaus Unbürgerliche seiner bürgerlichen Existenz großzügig nachsehen konnte, denn wenigstens im Biersaufen durfte man sich ihm verwandt fühlen. Nur einmal in Coburg wird er wegen unbotmäßigen öffentlichen Wasserabschlagens zur Strafzahlung einer Pisssteuer verklagt. Sechste Abschweifung: über das Lesen. Wie also soll man ihn heute lesen? Langsam jedenfalls. Man muss schon Geduld haben mit dem. Also man muss lange strecken, muss sich das reinfallen lassen, ohne, sagen wir mal, zielorientiert zu sein. Ich glaube, Jean-Paul hätte in der heutigen Literaturkritik keine Chance. Also der wird einfach unter Ferner liefen, der wird nicht mehr behandelt. Er wird überhaupt nicht vorkommen. Navid Kermani, der Kollege. Und Professor Pfotenhauer, der Philologe, benutzt das gleiche Wort. Geduld. Man muss geduldig lesen und man muss sich Zeit nehmen. Jean-Paul ist eigentlich nicht spannend, sondern er ist kompliziert und er möchte in dieser Kompliziertheit verstanden werden. Und je mehr Zeit man sich nimmt, desto mehr hat man auch davon. Und das hat die damaligen Zeitgenossen schon teilweise überfordert und überfordert uns heute aufgrund unserer Lesegewohnheiten wahrscheinlich noch mehr. Er überfordert uns. Er macht es einem schwer. Wie schön, möchte man sagen, wo uns auch als Lesern am liebsten alles abgenommen wird und Literatur erfolgreich sein will, indem sie ein bisschen wie Fernsehen ist. Jean-Paul ist nicht wie Fernsehen. Er ist eher wie Internet, aber ein Internet 3.0. Es braucht Geduld und Geistesgegenwart, diesem Autor nachzusteigen. Und Gelassenheit. Nennen wir es Komplexitätstoleranz. Heißt, das Unverständliche aushalten zu können. Schafft man das, dann geschieht etwas im eigenen, im Leserhirn. Flegeljahre 39. Sein Gesicht war voll Morgenluft und ein Orient der Fantasie war in seinen Blicken gemalt. Sein sämtliches Münzkabinett oder Studentengut hat er eingesteckt als Surplus und Operationskasse, um an dieser Geldkasse einen Schwimmgürtel für alle Höllen- und Paradiesesflüsse zugleich zu haben. Er bewegte sich durch das widerstrebende Leben so frei wie der Schmetterling über ihm, der nichts braucht als eine Blume und einen zweiten Schmetterling. Letzte Abschweifung. Landschaften. Blick ins Freie. Still gingen sie in der seltenen Nacht und Gegend. Auf einmal blieb sie auf einer Höhe stehen, um welche der Brautschatz der Natur nach allen Seiten in Bergen aufgehäuft war. Landschaften von Jean-Paul kann man sich im Kopf nicht vorstellen. Er hat einmal gegenüber einem Freund, Varnhagen von Ense, gesagt, Landschaften kann man nur gut beschreiben, wenn man sie nie gesehen hat. Also es sind keine naturalistischen oder realistischen Beschreibungsformen, sondern es sind Visionen von Landschaften oder eben auch Visionen von Freundschaftsbeziehungen und dergleichen, also zwischenmenschlichen Verhältnissen. Und das, daraus entsteht eine sprachliche Freiheit, eine Fähigkeit, also Unerhörtes, also buchstäblich Unerhörtes zu sagen, was noch nie da war. Also Bilder, die einen immer wieder völlig frappieren, weil man sie noch nie gehört hat. Immer wieder diese Blicke ins Freie, in den Himmel, in Landschaften. Wie wenn nach allem Trubel und Trara, das die Menschen miteinander veranstalten, ihren Intrigen und Verwicklungen und verwegenen Ideen und all dem bizarren Marottenwesen und pompöser Hohlheit ein Fenster aufgeht, und man alle Verrücktheiten wie aus der Ferne ansehen darf, als ameisenhaftes Getriebe im Summen und Brummen einer Welt, die viel größer ist als der Unsinn, den wir in ihr treiben. Natürlich sind das keine echten Landschaften, sondern ausgedachte. Dieser Autor arbeitete, ein Bayreuther Bier neben sich, nicht vor der Natur, sondern am Schreibtisch. Und seine Landschaften sind Aussichten ins Offene, wie sie sich wohl nur dem inneren Auge auftun. Professor Pfotenhauer, den Stahlschrank mit den Jean-Paul-Kostbarkeiten sachte schließend. Die großen Naturvisionen, zum Beispiel im Titan, also Linda und Albano vorm Vesuv und so, das sind keine Landschaftsbeschreibungen, sondern Sprachexplosionen. Und also ich bin ein Sprachmensch und wenn ich diese Bilder lese, ich habe auch schon Jean-Paul Vorlesungen gehalten und da ging es mir immer so, dass wenn diese ganz großen Stellen kommen, ich Mühe hatte, nicht in Tränen auszubrechen. Titan, 28, Ende. Sie blickten im Glanze umher, der Schwan des Himmels, der Mond, wogte fern vom Vesuve im hohen Äther. Die Riesenschlange der Erde, das Meer, schlief fest in ihrem von Pol zu Pol reichenden Bette. Die Küsten und Vorgebirge dämmerten nur wie Mitternachtsträume. Klüfte von Baumblüten flossen über von ätherischem Tau aus Licht. Und unten in Tälern standen finstere Rauchsäulen auf heißen Quellen und verwallten oben in Glanz. Hoch lagen überall erleuchtete Kapellen und tief um das Ufer dunkle Städte. Die Winde standen still, die Rosendüfte und Myrtendüfte zogen allein. Weich und lau umfloss die blaue Nacht die entzückte Erde. Um den warmen Mond wich der Äther aus und er sank liebestrunken mitten aus dem Himmel immer größer auf den süßen Erdenfrühling herein. Der Vesuv stand jetzt ohne Flamme und ohne Donner, weiß von Sand oder Schnee im Morgen. Im dunklen Blau waren die Goldkörner der feurigen Sterne weit auseinandergesät. Es war die seltene Zeit, wo das Leben den Durchgang durch eine überirdische Sonne hat. Albano und Linda begegneten sich mit heiligen Augen und die Blicke löseten sich wieder sanft auseinander. Sie schauerten in die Welt und in das Herz und sprachen nichts aus. Reise unter die Gehirnschale eines Riesen. 7 Abschweifungen zu Jean-Paul. Von Holger Nolze. Mit Heiner Stadelmann, Mandana Mansouri, Holger Nolze. Technische Realisation Henning Schmitz, Regieassistenz Stefan Kordes, Regie Detlef Meissner, Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013.